Did you know? Hast du gewusst? That I was diagnosed with leukemia. Dass ich mit Leukämie diagnostiziert wurde. And I had to convince my heart. Ich musste mein Herz überzeugen. Hi people, I'm Reinhard. Hallo Leute, ich bin Reinhard. And this is Marina. Und das ist Marina. My very, very, very good friend. Eine gute, gute, gute Freundin. So here's my story. Hier ist meine Geschichte. Actually, let me start a little bit before. Ich möchte ein bisschen vorher beginnen. It was a really cool story. Das ist wirklich eine geniale Geschichte. For many years. Für viele Jahre. I've been really wanting to see Jesus in a dream. Wollte ich so sehr Jesus in einem Traum sehen. I had so many prophetic dreams. Ich hatte so viele prophetische Träume. I'm going to ignore the camera. I'm just going to talk to you. Ich werde die Kamera ignorieren und einfach mit dir reden. For many, many years. Für viele, viele Jahre. I had a lot of prophetic dreams. Hatte ich viele prophetische Träume. And I was happy. Und ich war glücklich darüber. About my dreams. Über die Träume. But I wanted a different experience. Aber ich wollte eine andere Erfahrung. I wanted Jesus in my dream. Ich wollte Jesus in meinem Traum sehen. It was a strange thing. Und es war so etwas Spezielles. So I kept saying, Jesus, I want to see you in my dream. I want to see you. I want to see. Und ich habe immer wieder gesagt, Jesus, ich will dich in meinem Traum sehen. Ich will dich im Traum sehen. I kept expressing this desire. Und ich habe immer wieder diesen Wunsch ausgedrückt. And in one night. Und eines Nachts. I had a dream. Hatte ich eine Nacht. Where Jesus appeared to me in a dream. Wo Jesus mir im Traum erschien. It was so crazy. Und das war so verrückt. I woke up. Ich bin dann aufgewacht. And then when Debbie woke up, I said to her. Und als Debbie aufwachte, habe ich ihr gesagt. Sweetheart, sweetheart, sweetheart. Liebling, Liebling, Liebling. Last night Jesus appeared to me in a dream. Letzte Nacht ist mir Jesus im Traum erschienen. And Debbie said, so what did he say? Und Debbie hat gesagt, und was hat er denn gesagt? I said, here is what he said. Ich sagte, hier ist was er sagte. I bless you, I heal you, I bless you. Ich segne dich, ich heile dich, ich segne dich. And he turned around and walked away. Und dann hat er sich umgedreht und ist weggegangen. And Debbie said, that's all he said. Und Debbie sagte, und das ist alles, was er sagte? I said, I don't care what he said, I just wanted to see him. Und ich sagte, ist mir ja egal, was er gesagt hat, Hauptsache ich habe ihn gesehen. I was so happy. Ich war so glücklich. So anyhow, the dream was so deeply impacting to me. Und der Traum war so tief bewegend, berührend für mich. So the time went by. Und dann verging die Zeit. And it was about half a year later. Und es war etwa ein halbes Jahr später. I walked into the doctor's office. Da ging ich zum Arzt. And the doctor said, go to the hospital immediately. Und der Arzt sagte, geht sofort ins Spital. I did some blood tests. Ich habe ein paar Bluttests gemacht. We lived in a very small town in America. Wir lebten in einem kleinen Dorf, kleiner Stadt in Amerika. And I said, what's the problem? Und ich fragte, was ist das Problem? And the doctor said, look, I don't really want to talk, just go quickly to the hospital. Und der Arzt sagte, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen reden, geht einfach schnell ins Spital. They're waiting for you. Sie warten dort auf Sie. So I go to the hospital. Und so bin ich ins Spital gegangen. In this little town. In dieser kleinen Stadt. And I said, go into the receptionist. Und als ich dort an die Rezeption ging, I showed them the paper. Habe ich ihnen das Papier gezeigt. I said, where do I go? Und ich fragte sie, wohin soll ich gehen? Oh, they said, take the elevator, go up to the second floor, and when you walk out the elevator, there's a door before you walk in. Ah, sie müssen einfach den Lift nehmen, in den zweiten Stock rauffahren. Wenn sie aus dem Lift rauskommen, dann hat es eine Tür und dort müssen sie reingehen. So I get out of the elevator. Und so bin ich aus diesem Lift ausgestiegen. And there it says, Department for Leukemia. Und da hat es gesagt, Abteilung für Leukämie. So I went back to the nurse. I said, excuse me, I'm lost. Ich bin zurück zu einer Krankenschwester und habe gesagt, Entschuldigung, ich bin da verloren. I said, can you tell me where to go? Können Sie mir sagen, wo ich hingehen soll? She looked at the paper and she said, no, no, no, you're right here. Sie hat auf das Papier geschaut und gesagt, ja, ja, ihr seid richtig hier. So I thought, that's wrong. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. I can't have leukemia. Ich kann doch nicht Leukämie haben. So I walk in there and there's two doctors and three nurses. Und ich ging da rein und es hatte zwei Doktoren, zwei Ärzte und eine Krankenschwester. So they said, your doctors already informed us. Und sie sagten, ja, euer Arzt hat uns informiert. That all your blood work shows that you have leukemia. Dass alle eure Blutwerten zeigen, dass sie Leukämie haben. But don't worry, we're going to do more tests and then we'll decide the treatment. Nein. Aber keine Sorgen, wir werden mehr Tests machen und dann werden wir Ihnen sagen, was das Beste ist. So they did some more blood work and some more tests. Und so haben sie mehr Bluttests gemacht. So I went home to my house at evening. Am Abend ging ich dann nach Hause. My family was sitting at dinner table with me. Und dann haben wir zusammen Nacht gegessen. And we were eating dinner and I said. Und währenddem wir aßen, sagte ich ihnen. Guys, I have to tell you something. Hey Leute, ich muss euch etwas erzählen. What is it, Dad? Was ist es, Dad? I said, I've been to the hospital and they said I have leukemia. Ich sagte, ich war im Spital und sie haben mir gesagt, dass ich Leukämie habe. Debbie sagte. What are you gonna do? Oh, was wirst du jetzt tun? I said, nothing. Ich sagte, nichts. Daniel, my older son, said. Und Daniel, mein älterer Sohn, sagte. Dad, that really sucks. Oh, Dad, das ist wirklich ätzend. Christopher said. Und Christopher sagte. Guys, stop worrying about Dad. Hey Leute, sorgt euch nicht um Dad. Dad is always fine. Mit Dad kommt es immer gut raus. And you know. Und wisst ihr? I didn't go back to the hospital. Ich ging nicht zurück zum Spital. I ignored my appointment. Ich habe den Termin ignoriert. Here's what happened. Und hier ist, was dann passiert ist. For the next few weeks, I went through the biggest battle you can imagine. In den nächsten Wochen ging ich durch den größten inneren Kampf, der ihr euch nur vorstellen könnt. Do you know what was the battle? Und wisst ihr, was dieser Kampf war? The battle wasn't against leukemia. Der Kampf war nicht gegen Leukämie. Because leukemia has already been defeated on the cross. Weil Leukämie wurde ja schon am Kreuz besiegt. The battle was to convince my own heart. Sondern der Kampf war, mein eigenes Herz zu überzeugen. That was a real battle. Und das war ein richtiger Kampf. So here's what I did all day long. Und hier ist, was ich den ganzen Tag lang getan habe. I kept reminding myself of the dream of Jesus appearing to me. Ich habe mich immer wieder an diesen Traum erinnert, wo Jesus mir begegnet ist. I kept speaking to my own heart. Ich habe immer wieder zu meinem eigenen Herzen geredet. I kept saying, ich habe immer wieder gesagt, Jesus healed, Jesus blessed, Jesus healed. Jesus heilt. No, blessed, healed, blessed. Ah nein, gesegnet, geheilt, gesegnet. The other way around. Blessed, Jesus, healed, blessed. Also er sagte, gesegnet, heilt, gesegnet. So here's what I said. Und hier ist, was ich gesagt habe. I said, if Jesus came to me in a dream telling me that he is the one who heals me, then there was a reason. Wenn Jesus mir in einem Traum erschienen ist und mir gesagt hat, dass er der ist, der heilt, dann hat das einen Grund. He knew that 6 months before that I would face leukemia. Er wusste schon vor 6 Monaten, dass ich mit Leukämie konfrontiert sein werde. So now I had to make this choice. Und jetzt musste ich diese Entscheidung treffen. Am I gonna convince my heart of what Jesus said in the dream, or am I gonna accept leukemia? Werde ich mein Herz von dem überzeugen, was Jesus mir in diesem Traum gesagt hat, oder werde ich die Leukämie akzeptieren? And I chose to convince my heart. Und ich habe mich entschieden, mein Herz zu überzeugen. Was it easy? War es einfach? It was a real battle. Es war ein richtiger Kampf. Real, real battle. Ein richtiger, echter Kampf. But I kept saying, nope, Jesus said it, nope, that's what's gonna happen, nope, I'm not gonna accept anything else. Aber ich habe immer wieder gesagt, nein, Jesus ist gekommen und hat es mir gesagt, nein, das wird nicht passieren, nein, ich werde nichts anderes akzeptieren. You know, I remember so clearly. Und wisst ihr, ich mag mich noch so gut erinnern. When I had this breakthrough in my own heart. Als ich dann diesen Durchbruch in meinem Herzen hatte. You know, I remember I said, it's done, it's done, it's done, it's... Wisst ihr, ich erinnere mich, als ich sagte, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. It's almost like the battle of convincing my heart was over and I've entered the rest. Es war wie dieser Kampf, um mein Herz zu überzeugen, war vorbei und ich bin in die Ruhe eingetreten. And I was at such perfect peace and the symptoms in my body completely stopped. Und ich hatte so perfekten Frieden und die Symptome in meinem Körper sind total verschwunden. And Debbie said. Und Debbie hat gesagt. Go to the hospital. Geh ins Spital. I said, no. Okay, ich sagte, nein. Because here is what happened. Weil hier ist, was passiert ist. We lived in this small town. Wir lebten in dieser kleinen Stadt. And Debbie was involved in a ladies' Bible study group. Und Debbie war in einer Bibelgruppe für Frauen involviert. They met together every week. Und sie trafen sich jede Woche. There were about 20 ladies maybe. Und da waren vielleicht ungefähr 20 Frauen. And they always asked Debbie. Und sie haben immer Debbie gesagt. Tell Reinhard to come here and teach the Bible. Bitte sag Reinhard, dass er kommt und uns die Bibel lehrt. So every few weeks I went to make the ladies happy. Und so ging ich jede paar Wochen, um diese Frauen glücklich zu machen. It's always been one of my great goals in life to make the ladies happy. Das war immer einer meiner größten Ziele im Leben, um die Frauen glücklich zu machen. And so I used to go there from time to time. Und so ging ich dorthin, immer hin und wieder. And of course, when they heard about my leukemia, they were so worried. Und als sie von dieser Leukämie gehört haben, machten sie sich solche Sorgen. And when Debbie told them that Reinhard isn't going to hospital, they were upset. Und als Debbie ihnen sagte, dass ich nicht in den Spital wollte, da waren sie überhaupt nicht glücklich. I said, not going to the hospital. Aber ich sagte, nein, ich gehe nicht ins Spital. And Debbie said, und Debbie sagte, sweetheart, I don't want to discourage your faith. I know you live by faith. Liebling, ich will ja deinen Glauben nicht entmutigen. Ich weiß, dass du bei Glauben lebst. She said, just go to bring them the proof. Sie sagte, geh einfach, um ihnen den Beweis zu bringen. So I didn't go back. Und so ging ich wieder dorthin. They did all the tests. Sie haben alle diese Tests gemacht. Perfect. Und es war alles perfekt. My friend. Mein Freund. The battle is always in your heart. Der Kampf findet immer in deinem Herzen statt. It's not against sickness, it's not against poverty, it's not against circumstances. Es ist nicht gegen Krankheit, nicht gegen Armut und nicht gegen Umstände. It's in the heart. Sondern im Herzen. Look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagt. If you can only believe, all things are possible. Wenn du nur glaubst, dann wird alles möglich sein. So the battle is in your heart against unbelief. Also der Kampf findet in deinem Herzen statt. Gegen den Unglauben. When you win this battle, everything else is fine. Und wenn du diesen Kampf gewinnst, dann ist alles andere auch gut. Let's all become heroes of faith! Lasst uns alle zu Glaubenshelden werden! Yay, Jesus! Ja, Jesus! If you like the video, wenn du das Video mochtest, share it with your friends. Dann teile es mit deinen Freunden. If you didn't like it, ignore it. Wenn du es nicht mochtest, ignore it. Ignoriere es. Send us comments. Und sende uns Kommentare. Tell us your story of faith. Erzähle uns deine Geschichte des Glaubens. We love to read your comments. Weil wir lieben es, diese Kommentare zu lesen. Thank you, people. Danke, Leute. We will be back. Wir werden zurück sein. You know who said that? Wisst ihr, wer das gesagt hat? A famous Austrian. Ein berühmter Österreicher. I will be back. I will be back. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Yeah, he grew up in the same city where I grew up. Er wuchs dort auf, wo ich aufgewachsen bin. Good old Arnie. Como? Good old Arnie. Guter alter Arnie. I will be back. So, wir werden zurück sein. See you guys. Wir sehen uns.